Kundgabe 4373. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.07.1948. Urteilsvermögen abhängig von Liebe leben. Wer prüfen will und urteilen über den Wert dessen, was ihm geboten wird durch meine Vermittlung, der muss selbst in der Liebe stehen. Will er zu einer Prüfung befähigt sein? Ansonsten jeder Mensch ein anderes Urteil fällen würde. Jedoch immer abweisend, denn die Liebe allein befähigt einen Menschen zu einer ernsten Prüfung mit wahrheitsgemäßem Erfolg. Es kann wohl der ernste Wille vorhanden sein, im rechten Denken zu stehen und also das ausschalten wollen, was der Wahrheit nicht entspricht. Doch die Liebe erst erleuchtet den Geist. Und dann erst wird vieles dem Menschen verständlich sein, was er zuvor nicht fasset und darum ablehnet. Es ist das Urteilsvermögen ohne Liebe schwach. Es ist sein Denken auf falscher Fährte. Es ist sein Blick getrübt für alles Rechte und Wahre. Er untersteht noch zu sehr dem Einfluss jener Wesen, die die Wahrheit bekämpfen. Und wird so nach selbst gegen das ankämpfen, was von Kräften des Lichtreiches zur Erde geleitet wird, und darum kann sein Urteil niemals rechtskräftig sein und braucht also den Vertreter der reinen Wahrheit nicht zu erschrecken oder zu beeinflussen. Achtet nur darauf, ob ein Mensch liebetätig ist, so ihr den Wert seiner Einwände und die Glaubwürdigkeit seiner Behauptungen ermessen wollt. Lasset euch nicht beirren, so ihr angegriffen werdet von Zweiflern oder Spöttern, und nehmet nur das Urteil dessen ernst, der ein vorbildliches Liebeleben führt und dem es ernst ist um die reine Wahrheit. Ihn sollt ihr anhören und mit ihm debattieren, und es wird euch gelingen, ihn von der Wahrheit dessen zu überzeugen, was ich durch euch dem Menschen mitteile. Ihn werdet ihr als Anhänger meiner Lehre gewinnen. Er wird überzeugten Glaubens werden und eintreten für die reine Wahrheit aus mir. Immer wieder werdet ihr scharfen Einwänden Widerstand leisten müssen. Immer wieder werdet ihr Gelegenheit haben, die Verstandesschärfe eines Menschen zu übertrumpfen, solange dieser nicht gleichzeitig in der Liebe steht. Denn die Liebe siehet schärfer als der hellste Verstand. Und einem liebenden Herzen ist das schwerste Problem leicht lösbar. Es erkennt und versteht alles, was dem anderen Menschen unfassbar ist. Und sein Urteil ist daher allein rechtskräftig. So euch nun feindlicher Widerstand erwächst, so eure geistige Arbeit und ihre Ergebnisse als irriges, eigenes Gedankenerzeugnis hingestellt werden, so man euch den Irrtum beweisen will, so schrecket nicht zurück und lasset euch nicht einschüchtern, sondern lasset sie reden und sich ihrer Ansicht entäußern. Und ihr werdet viele Angriffspunkte finden, die euch Gelegenheit geben, alles zu widerlegen, was sie vorbringen. Und ich selbst werde euch die Worte in den Mund legen und ihnen ein scharfer Gegner sein, den sie nicht außer Kraft setzen können. Und immer wieder sei euch gesagt, dass ihr sie schlagen könnet jederzeit, so ihr für mich und meine Lehre eintretet. Denn dann haben sie nicht mehr euch als Gegner, sondern mich selbst. Und mir werden sie wahrlich nicht gewachsen sein, ob sie sich auch noch so klug und überlegen dünken. Ernstlich die Wahrheit erstrebende werde ich für mich gewinnen. Doch wem es nur darum zu tun ist, euch anzufeinden oder unschädlich zu machen, der wird nur eine Niederlage, aber keinen Gewinn zu erwarten haben, so er sich anmaßet, mein Wort zu kritisieren und ein Urteil zu fällen, wozu er nicht fähig ist. Ergreift dann nicht euch, sondern mich selbst an, so er gegen mein Wort Stellung nimmt. Und darum werde auch ich ihm durch euch antworten, so es nötig ist. Amen.